Renaissanceforschung nicht nur im 19., sondern auch im 20. Jahrhundert ausgegangen sind. Und gerade das, was an ihnen noch lebendig ist, ciò che è vivo, an beiden in unserer heutigen Renaissanceforschung, das möchte ich kurz darstellen. Meine Damen und Herren, Georg Vogts Wiederbelebung des klassischen Altertums ist 1859 erschienen. Im darauf folgenden Jahr veröffentlichte Jakob Burckhardt seine Kultur der Renaissance in Italien. Mit diesen beiden Werken beginnt die moderne Renaissanceforschung, insofern gewisse Erkenntnisse Vogts und Burckhardts jenseits des gelehrten Meinungsstreites grundlegend geblieben sind, beziehungsweise zu weiteren Forschungen angeregt haben. Wenn Werner Kägi in seiner bekannten Biografie Burckhardts erklärt, niemand könne heute den Fortgang der Forschung nach 1860 verstehen, ohne Burckhardts Kultur der Renaissance in Italien zu kennen, gilt das Gleiche auch für Vogts Wiederentdeckung des klassischen Altertums, allerdings nur in eingeschränktem Maß, wie schon die Gegenüberstellung der Auflagezahlen zeigt. Während die Kultur der Renaissance seit der 13. Auflage von 1922 in der von Walter Götz wiederhergestellten Urfassung bis 1985 circa 10 weitere Auflagen erlebt hat, ist von Vogts Wiederbelebung 1960 die vierte Auflage, ein Nachdruck der dritten von 1893 erschienen. Beide Werke sind, wie Ihnen bekannt sein dürfte, von Diego Valbusa ins Italienische übersetzt worden. La Cultura del Rinascimento wurde in einer von G. Zippel revidierten Fassung von Valbusas Übersetzung mit einer Einleitung von Eugenio Garin 1968 neu aufgelegt. Beide Werke unterscheiden sich durch ihre thematische Begrenzung. Während Vogt, wie der Untertitel das erste Jahrhundert des Humanismus besagt, sich auf einen, wenn auch zentralen Aspekt der Renaissance, nämlich den italienischen Humanismus von ca. 1350 bis 1450 beschränkt, bietet Burckhardt ein Gesamtbild der italienischen Renaissance von ihren Anfängen bis zur Gegenreformation und zum Beginn der spanischen Fremdherrschaft. Beide Werke decken sich demnach thematisch dort, wo sie auf dem Hintergrund der Zeitgeschichte den Humanismus in seiner ersten Phase behandeln. Da Burckhardt Vogts Werk erst kennenlernte, als die Drucklegung der Kultur der Renaissance bereits weit fortgeschritten war, konnte er Vogt nicht als Quelle auswerten. Es handelt sich also um zwei um dieselbe Zeit entstandene parallele Darstellungen des gleichen historischen Phänomens, Darstellungen, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufweisen. Es geht mir jedoch bei den folgenden Ausführungen nicht um einen Vergleich zwischen Vogt und Burckhardt, sondern um die Beantwortung der Frage, inwiefern beide Autoren noch für die heutige Renaissanceforschung richtungweisend sind. Mit anderen Worten, um den detaillierten Nachweis ihrer Aktualität. Es versteht sich, dass Vogt und Burckhardt vom Stand ihrer zeitgenössischen Renaissanceforschung ausgegangen sind. Im Jahre 1855 war der siebente Teil von Jules Michelets Histoire de France mit dem Untertitel Renaissance erschienen. Hier wurde zum ersten Mal die Renaissance als eine eigene Epoche konzipiert und dargestellt. Mit Hegel erblickte Michelet in der Renaissance die Geburtsstunde des modernen Denkens und zugleich den Beginn der letzten Etappe, die der Geist auf dem Wege zur Verwirklichung der Freiheit zurückzulegen hat. Auf dem Hintergrund der Hegelschen Geschichtsphilosophie knüpfte Michelet an den Fortschrittsgedanken der französischen Aufklärung an und entwickelte ein großartiges Gemälde des 16. Jahrhunderts im Zeichen der Découverte du Monde et de l'Homme. Für Michelet entfaltet sich die Renaissance im 16. Jahrhundert zu den großen Geistern der Zeit, die dem Menschen dazu verholfen haben, sich selbst wiederzufinden, l'homme s'y est retrouvé lui-même, und das Geheimnis seines Wesens zu ergründen, zählt Michelet keinen einzigen Italiener. Erst Vogt und Burckhardt verlegen den Beginn der neuen Epoche ins 14. Jahrhundert und nach Italien, das für sie Wiege und Hauptschauplatz der Renaissance ist. Italien erscheint in ihren Augen als die Mutter und Heimat des modernen Menschen, der aus den mittelalterlichen Bindungen heraustritt, indem er sich nicht mehr nur als Glied einer korporativen Ordnung und damit in irgendeiner Form des Allgemeinen erkennt, sondern sich als geistiges Individuum, als auf sich selbst gestellte Persönlichkeit entdeckt. Für Vogt und Burckhardt ist der Individualismus das wichtigste Charakteristikum des neuen Lebensgefühls, welches das Selbstverständnis des modernen Menschen sowie seine Beziehung zur Gesellschaft und zur Außenwelt bestimmt. Burckhardts und implizit Vogts These von der Entstehung des Individualismus in der Renaissance ist wiederholt kritisiert worden. So hat etwa niemand geringerer als Johann Heusinker bestritten, dass der Individualismus, ich zitiere, der alles beherrschende Grundzug der Renaissance gewesen sei. Man hat darauf hingewiesen, dass auch im Mittelalter geprägte Individualitäten gelebt haben, so im Bereich eines religiösen Individualismus ein Bernhard von Clairvaux und ein Franz von Assisi. Burckhardt hat jedoch nie geleugnet, dass es auch vor der Renaissance individuell geprägte Persönlichkeiten gegeben hat. Was er unter dem Individualismus der Renaissance versteht, ist eine im Mittelalter nicht begegnende Geisteshaltung, die keineswegs auf die überragenden Persönlichkeiten beschränkt geblieben war. Allmählich setzte sich Burckhardts Auffassung durch. In seinem monumentalen Werk über die Philosophie der Renaissance, mit dem Ernst Cassirer eine Lücke in Burckhardts grandiosen Bild der Kultur der Renaissance ausfüllen wollte, findet sich folgende apodiktische Feststellung. Dass die Renaissance mit allen ihren geistig produktiven Kräften auf eine Vertiefung des Problems des Individuums gerichtet ist, bedarf keines näheren Erweises. Burckhardts grundlegende Darstellung bleibt in diesem Punkte unerschüttert. Soweit das Zitat von Cassirer. Seit Cassirer dürfte Burckhardts Individualismusbegriff weitgehend von der Forschung akzeptiert worden sein. Anlässlich der Jahrhundertfeier des Zentenariums des Erscheinens der Kultur der Renaissance meinte Paul Oskar Christeller in einem Überblick über die wechselnden Auffassungen der Geistesgeschichte der Renaissance seit Burckhardt, Burckhardt habe weder den Individualismus noch den Prozess der Säkularisierung in der Renaissance überschätzt. Zwischen Individualismus und Säkularisierung besteht ein innerer Zusammenhang. Der Blick des sich seiner Autonomie bewusst gewordenen Individuums ist vornehmlich auf das diesseitige Leben gerichtet, das es nach seinem Willen zu gestalten versucht. Vorbilder und Normen dafür fand man in einem von der christlichen Lehre unberührten geistigen Raum in der Antike. Vermittler zwischen der Moderne und der Antike waren die Humanisten. Vogt entdeckt sie zuerst als eine neue Klasse, in welcher der moderne Individualismus sich in einer bestimmten Lebensform konkretisiert hat. Dabei war sich Vogt bewusst, dass die Wiederentdeckung des klassischen Altertums und dessen Eindringen in das italienische Geistesleben nur einen Aspekt des allgemeinen geistesgeschichtlichen Wandels darstellt, der sich am Anfang der Neuzeit vollzieht und, wie Burckhardt feststellt, auf dem engen Bündnis wörtlich mit dem italienischen Volksgeist beruhend alle Gebiete der Kultur erfasst. Vogt hat als erster klar erkannt, worin sich der Humanismus in seinem Verhältnis zur Antike prinzipiell vom Mittelalter unterscheidet. Es war nicht eine plötzliche Vermehrung des Wissens über die Antike, sondern ein Wechsel der Perspektive, unter der man sie betrachtete. Ich zitiere Vogt: Nicht eine Summe antiquarischer Kenntnisse gibt den Ausschlag, sondern die Lebensanschauung, die Hingebung an die alte Welt, das sehnsüchtige Streben, sie wieder in die Gegenwart zu führen und mit aller Kraft des Geistes zu erfassen. Ende des Zitats. Diese veränderte Sicht der Antike ist, um mit Jakob Burckhardt zu sprechen, die neue Sache in der Welt, welche die Humanisten vertraten und in deren Zeichen sie sich als eine neue Menschenklasse verstanden und auch eine solche in der Tat darstellten. Sowohl bei Vogt als auch bei Burckhardt finden sich Materialien zu einer Soziologie des Humanismus, wie sie in unserem Jahrhundert seit der wegweisenden Untersuchung Alfred von Martins eines der wesentlichen Anliegen der einschlägigen Forschung geworden ist. Es sei nur an die aufschlussreichen Ergebnisse der Arbeiten zweier Angelsachsen, Martinez und Burke, erinnert. Vogt bietet mit seinen zum Teil sehr ausführlichen und korrekten Lebensläufen zahlreicher italienischer Humanisten, darunter auch wenig bekannter Humanisten, eine Fülle von biografischen Informationen, die nach wie vor unentbehrlich sind. Sie bestätigen Burckhardts Definition der Humanisten. Ich zitiere: Es ist eine hundertgestaltige Schar, die heute dieses, morgen jenes Antlitz zeigt. So viel aber wusste die Zeit und wussten sie selbst, dass sie ein neues Element der bürgerlichen Gesellschaft seien. Zitat Ende. Bei der von Burckhardt konstatierten Vielseitigkeit der Gesichter, unter denen sich die Humanisten präsentierten, wird man zunächst an ihre recht unterschiedliche soziale Herkunft denken, also an die Gesellschaftsschichten, aus denen sie stammten, aus dem Kleinbürgertum, dem städtischen Patriziat, den Kreisen der Handels- und Finanzmagnaten, dem Grundadel. Auch hinsichtlich ihrer beruflichen Tätigkeit unterschieden sich die Humanisten voneinander. Sofern sie ihren Beruf auf ihrer Kenntnis der Antike begründeten, wirkten sie als Lehrer der Studia Humanitatis an Schulen und Universitäten oder standen dank ihrer an den antiken Autoren geschulten Eloquenz als Sekretäre im Dienst der Kurie bzw. der Kanzleien weltlicher und geistlicher Fürsten und der italienischen Stadtstaaten. Als Sekretäre wurden die Humanisten auch zuweilen mit diplomatischen Missionen beauftragt, die eine besondere Redegabe verlangten. Schließlich bestritt so mancher Humanist seinen Lebensunterhalt aus geistlichen Gründen oder aus einer ihm von einem Mäzen ausgesetzten Rente. Wie zahlreich die Humanisten geistlicher Herkunft waren, hat der verehrte Kollege Dionisotti uns in einem wegweisenden Aufsatz dargetan. Da die Humanisten berufstätig waren, widerlegt bereits diese ihre Tätigkeit die immer noch hier und da anzutreffende, irrige Vorstellung vom Humanisten als einem wurzellosen Intellektuellen, der sich im Elfenbeinturm esoterischer Studien von der Gesellschaft isoliert. Eine Vorstellung, die sich weder bei Vogt noch bei Burckhardt findet. Denn beide, Vogt wie Burckhardt, sehen die humanistische Lebenswelt in die Gesellschaft integriert. Diese, die Gesellschaft, setzt ihrerseits den Humanisten für ihre Zwecke ein. Die Herren der italienischen Territorialstaaten, die ihre meist auf Gewalt begründete Herrschaft nur ihrer persönlichen Tüchtigkeit, ihrer Virtu verdankten, bedienten sich zur Unterstützung ihrer Macht des Talents der Humanisten, welche das Lob des Fürsten sangen und seinen Ruhm verkündeten. Mit dem Dichter oder Gelehrten zusammen, so formuliert Burckhardt, mit dem Dichter oder Gelehrten zusammen fühlte der italienische Tyrann sich auf einem neuen Boden, ja fast im Besitz einer neuen Legitimität. Nicht nur als Dispensatores Gloriae nahm die Gesellschaft die Humanisten in Anspruch. Die Gesellschaft erwartete von den Humanisten auch die Einführung in das Studium der von ihnen als Vorbild gepriesenen Antike, in erster Linie in den offiziellen Bildungsanstalten, vornehmlich an den Universitäten. Wenn Sie bedenken, meine Damen und Herren, dass noch in den 30er Jahren unseres Jahrhunderts Rechtstahl in seiner bekannten Geschichte der europäischen Universitäten die Beziehung zwischen Humanismus und Universität vorwiegend negativ gesehen hat und diese einseitige Auffassung erst in den letzten Jahrzehnten korrigiert worden ist, so überrascht es, dass bereits Vogt und Burckhardt interessante Belege für das Eindringen der Studia Humanitatis in den Lehrbetrieb der italienischen Universitäten beigebracht haben. Obwohl Vogt mehrmals nachdrücklich auf die humanistische Polemik gegen die an der Universität dominierende Scholastik hinweist, registriert er sorgfältig diejenigen Humanisten, die ungeachtet dieses Gegensatzes doch an italienischen Universitäten gelehrt haben. So verfolgte unter anderem die Lehrtätigkeit eines Gasparino da Barzizza, der an der Universität Padova über Rhetorik die alten Autoren und Moralphilosophie las, die hier, wie Burckhardt bemerkt, vielleicht zum ersten Mal von einem Humanisten nach der neuen Art, sagt Vogt, vorgetragen wurde. Das heißt doch wohl nach den humanistischen Prinzipien der Textinterpretation. Vogts besondere Aufmerksamkeit gilt dem Studio in Florenz. Zwar war der Anteil des Florentiner Studio an der Entwicklung der humanistischen Studien zunächst gering, aber dank der Einrichtung eines Lehrstuhls für Griechisch wurden dessen für den Humanismus so wichtige Studium entscheidend gefördert. Ein prominenter Professor, der am Studio Griechisch lehrte, außerdem auch Rhetorik und Philosophie, war Francesco Filelfo, dessen wechselvolles Schicksal Vogt ausführlich behandelt hat. Wie bei Filelfo, so auch in anderen Fällen, macht Vogt genaue Angaben über die Besoldung der Professoren. An dieser sozialgeschichtlichen Fragestellung zeigt sich auch Burckhardt interessiert. Obgleich vereinzelt relativ hohe Gehälter gezahlt wurden, gehören die Anstellungen von Humanisten zu den flüchtigen Vorübergehenden, so sagt Burckhardt, sodass ein und derselbe Mann an einer ganzen Reihe von Anstalten tätig sein konnte. Das, meine Damen und Herren, entspricht der großen Mobilität der humanistischen Hochschullehrer in der italienischen Renaissance, ein Phänomen, das in den seit einigen Jahren intensivierten universitätsgeschichtlichen Forschungen häufig belegt worden ist. Auch außerhalb der Universität war die Öffentlichkeit an den von den Humanisten propagierten Studien interessiert. Burckhardt wusste, Zitat, wie wichtig dieses Interesse für die Ausbreitung des humanistischen Gedankenguts gewesen ist. Zunächst verdienen diejenigen Bürger, hauptsächlich in Florenz, Beachtung, so schreibt Burckhardt, welche aus der Beschäftigung mit dem Altertum ein Hauptziel ihres Lebens machten. Sie sind von höchster Bedeutung gewesen, weil bei ihnen zuerst der Humanismus wirklich praktisch als notwendiges Element des täglichen Lebens wirkten. Das ist also bereits bei Burckhardt eine Ahnung vom Humanesimo Civile, vom Bürgerhumanismus, den dann Ernst Bahorn entdeckt hat. Schon früh bildeten sich in Florenz private Zirkel, in denen unter Mitwirkung von Humanisten das neue Bildungsideal diskutiert wurde. Vogt spricht von dem Kreis, der sich in Florenz in Santo Spirito um Luigi Marsigli zusammenfand und von Marsilio Ficinos Vorträgen in seiner Villa in Careggi. Allerdings ohne die sich hier konstituierende platonische Akademie zu nennen. Burckhardt nennt sie zwar wiederholt, verwechselt sie jedoch einmal mit den Zusammenkünften in den Orti Originari. Eine adäquate Würdigung der platonischen Akademie blieb späteren Forschungen vorbehalten, einem De La Torre, einem Mailänder und einem Christeller. Als ergiebigere Quelle erweist sich Vogt für den privaten Lebensformen der Humanisten. Die von ihnen erstrebte Wiederbelebung der Antike vollzieht sich im Dialog mit den antiken Autoren, die in ihren Büchern gegenwärtig sind. Sie gleichen, wie Vogt mit Petrarca sagt, sprechenden Freunden, mit denen man zusammenlebt. So wird der Humanist zum leidenschaftlichen Büchersammler und die Bibliothek wird zu seinem Lebensraum, in dem er sich in einem Otium cum litteris hingibt. Vorbild war Petrarca. Alle seine humanistischen Nachfolger haben sich mit Freuden als Büchernarren bekannt, schreibt Vogt. Zu ihnen gehörte Niccolò Niccoli, für Vogt gleichsam das Börsenblatt für alle Notizen über Bibliotheken und Bücher. Wenn sich Vogt und Burckhardt für die Zusammensetzung der Humanistenbibliotheken interessierten, wiesen sie der künftigen Forschung auch hier den Weg. Seit der von Pierre de Nolhac begonnenen Inventarisierung der Bibliothek Petrarcas reißen bis in die Gegenwart die Bemühungen nicht ab, die Bibliotheken italienischer Humanisten als ihre Arbeitsinstrumente so vollständig wie möglich zu rekonstruieren, so etwa in jüngster Vergangenheit die Bibliothek Giovanni Aurispas und die des Kardinals Bessario. Auch die Frage nach den Buchpreisen, die Vogt im Kontext des Lebenslaufes von Vespasiano da Bisticci, dem ersten Buchhändler im großen Sinn, den die Neuzeit kennt, wie er ihn nennt, auch die Frage nach den Bücherpreisen, die Vogt stellt, beschäftigt die heutige Forschung, wobei ich vor allem an die entsprechenden Beiträge in dem Sammelband Produzione e Consumo in der Serie Letteratura Italiana denke. Was die Leistungen der Humanisten anbetrifft, entsprach es dem überlieferten Bild, wenn Vogt und Burckhardt auf die humanistischen Verdienste um die Pflege der lateinischen Eloquenz anhand der antiken Stilmuster hinweisen. Die Rolle, welche die Humanisten der Rhetorik als Organon der Wahrheitsfindung zugeschrieben haben, blieb Vogt und Burckhardt noch verborgen und erst ist in jüngster Zeit erkannt worden, unter anderem von meinem Nachbarn, dem verehrten Kollegen Cesare Vasoli. Das Gleiche wie für die Rhetorik gilt für die mit Petrarca beginnende humanistische Textkritik, auf die man noch in unserem Jahrhundert mit Geringschätzung herabgesehen hat, bis uns Giorgio Vascali und Giuseppe Bilanovic belehrt haben, dass die philologischen Bemühungen der Humanisten durchaus auch heute unter einem positiven Aspekt zu betrachten sind. Im Rahmen der literarischen Produktion der Humanisten ist Vogt wie Burckhardt der hohe Anteil der meist in Form von Dialogen oder Briefen abgefassten moralphilosophischen Traktate aufgefallen. In deren Bewertung weichen jedoch beide Autoren grundsätzlich voneinander ab. Während Vogt in ihnen, Zitat, nicht viel mehr als die Wiederholung und Variation klassischer Gemeinplätze über Tugenden und Laster, über die Hinfälligkeit alles Irdischen, über das Glück, über das höchste Gut und ähnliche Allerweltsthemen sieht, eine negative Einschätzung, die sich erstaunlicherweise noch bei Ernst Robert Curtius findet, erkennt Burckhardt bereits, dass die für den Humanismus charakteristische menschenkundliche Literatur der Zeitgenossen eine mühsam neu errungene Anschauung von Dingen vermittelt, über die man sich seit dem Altertum nicht mehr ausgesprochen hatte. Er berührt damit, meine Damen und Herren, im Ansatz eine seit Fritz Schalk und Hugo Friedrichs Untersuchung zentrales Thema der heutigen Humanismusforschung in Deutschland, die humanistische Moralistik, die auf dem Boden des mit der Renaissance neu erwachten Interesses für das Individuum erwächst und die Stellung des Menschen im Spannungsfeld von so sein und sein sollen erörtert. Dort, wo die Moralistik eine Lebenslehre in sich schließt, mündet sie in die humanistische Pädagogik. Obwohl Vogt die recht stattliche Literatur über die Erziehung, wie er sagt, ausführlich behandelt, sieht er sie, wie später auch Burckhardt, fast nur aus der Perspektive der Vermittlung gelehrten Wissens unter Vernachlässigung ihrer eigentlichen Intention des Zusammenwirkens der Studia Humanitatis mit dem Ziel der allgemeinen Menschenbildung. Gerade auf dieser Zielsetzung seiner Pädagogik beruht zum großen Teil der Einfluss des italienischen Humanismus jenseits der Alpen, dem Vogt das sechste Buch in der zweiten Auflage seiner Darstellung gewidmet hat. Es ist ungeachtet vieler Lücken, meist bedingt durch den damaligen Forschungsstand, ein erster anerkennenswerter Versuch, ein überaus umfangreiches Thema in Angriff zu nehmen, das bis heute keineswegs ausgeschöpft worden ist. Vor allem im Hinblick auf die Kardinalfrage, inwieweit die fremden Elemente in eigenen originellen Leistungen produktiv in Europa assimiliert worden sind. Die italienische Renaissance, für Vogt nur zeitgeschichtlicher Hintergrund für den Humanismus, wird von Burckhardt in der Summe ihrer Phänomene erfasst. Von der Kunst herkommend richtet Burckhardt den Blick auf das Ganze des geschichtlichen Lebens und verfolgt die Auswirkungen des neuen Lebensgefühls und der mit ihm verbundenen neuen Geisteshaltung über den Humanismus hinausgehend im Staat und in der Gesellschaft, in der Wissenschaft und in der Religion. Die Kunst hat er bekanntlich einer späteren Untersuchung vorbehalten. Dabei kommt Burckhardt zu der Überzeugung, dass die Kultur der italienischen Renaissance wörtlich als nächstes Muster der unsrigen heutigen Kultur nachwirkt. Für Burckhardt offenbart sich in der Politik die objektive Betrachtung der Wirklichkeit, welche, man erinnert sich an Michelets von Burckhardt übernommene Formel, als Entdeckung der Welt das komplementäre Phänomen zur Entdeckung des Menschen darstellt. Der objektiven Betrachtung erscheint der Staat als eine berechnete Schöpfung. Die höchste politische Bewusstheit, wörtlich, findet Burckhardt in Florenz, sodass es Florenz nach Burckhardt den Namen des ersten modernen Staates der Welt verdient. In Florenz suchte man im Laufe ständiger Parteienkämpfe nach immer neuen Herrschaftsformen in der Wirklichkeit. Aus Florenz stammt Machiavelli: von allen, so Burckhardt, die einen Staat meinten, konstruieren zu können, ohne Vergleich der Größe. Die an diese Feststellung anschließende, auf wenige Sätze konzentrierte Charakterisierung Machiavellis durch Burckhardt kann auch heute noch vor der modernen Forschung bestehen. Burckhardt schreibt, er, das heißt Machiavelli, fasst die vorhandenen Kräfte immer als lebendige, aktive, stellt die Alternativen richtig und großartig und sucht weder sich noch andere zu täuschen. Es ist in ihm keine Spur von Eitelkeit. Seine politische Objektivität ist allerdings bisweilen entsetzlich in ihrer Aufrichtigkeit. Aber sie ist entstanden in einer Zeit äußerster Not und Gefahr, da die Menschen ohnehin nicht mehr an das Recht glauben, noch die Billigkeit voraussetzen konnten. In seiner Analyse der Gesellschaft zeigt Burckhardt eine Reihe von Problemen auf, die auch heute noch als zentral von der Forschung angesehen werden und die Forschung beschäftigen. Die sich in den italienischen Städten seit dem 12. Jahrhundert anbahnende Ausgleichung der Stände, die Verschmelzung zwischen Adel und Bürgertum und deren Problematisierung in der hauptsächlich von den Humanisten getragenen Diskussion über Geburts- und Gesinnungsadel, die Bedeutung der bei den Florentinern auf das reichste ausgebildeten statistischen Betrachtung der Dinge als eine unentbehrliche Quelle für die heute in Blüte stehende wirtschafts- und sozialgeschichtliche Erhebung in den städtischen Archiven. Schließlich die Stellung der Frau, die in unseren Tagen im Zeichen der Emanzipationsbewegung besondere Beachtung findet. Stellvertretend für die zahlreichen in den letzten Jahren erschienenen Publikationen sei das Sammelband Beyond Their Sex, Learned Women of the European Past von 1980 zitiert, ein Sammelband, der in vielen Punkten auf Burckhardt zurückgreifen kann. Wenn Burckhardt den Primat der italienischen Renaissance in den modernen Naturwissenschaften behauptet hat, haben namhafte Wissenschaftshistoriker wie Pierre Dion und Lynn Thorndike eine solche Behauptung nachdrücklich zurückgewiesen, mit dem Argument, das 15. und 16. Jahrhundert sei in den Naturwissenschaften eine Zeit der Stagnation, wenn nicht gar des Niedergangs gewesen, und erst im 17. Jahrhundert habe die sogenannte Revolution der Wissenschaft begonnen. Burckhardt nannte den Astronomen, Mathematiker und Arzt Paolo Toscanelli, den Mathematiker Luca Pacioli und Leonardo da Vinci als Kronzeugen dafür, dass die italienische Renaissance für die Naturwissenschaften wie auch für andere Disziplinen jeweils, Zitat, einen großen neuen Abschnitt einleitet und dann damit, Zitat, dann jedes Mal das moderne Zeitalter der betreffenden Wissenschaft beginnt, hier mehr, dort weniger entschieden. Den detaillierten Nachweis für diese These, auf den Burckhardt verzichtet, hat die wissenschaftsgeschichtliche Forschung der letzten Jahrzehnte erbracht, sodass Eugenio Garin daraus den Schluss ziehen konnte, la rivoluzione scientifica è un momento inscindibile del Rinascimento. Obgleich Burckhardt erklärt, dass uns die Religiosität der Humanisten wörtlich gleichgültig sein darf und er eine Erschütterung der Fundamente des christlichen Glaubens in der Renaissance konstatiert, ist Burckhardt trotzdem nicht entgangen, dass ungeachtet einer weit verbreiteten Indifferenz gegenüber dem Christentum eine, Zitat, starke Religiosität vorhanden war, die bei tieferen Naturen sich in die christliche Lehre nicht ausschließend Theismus äußert, einer erhöhten Andacht zum göttlichen Wesen, verbunden mit einer positiven Einstellung zur sichtbaren Welt. In dieser theistischen Denkweise, einer Mischung von christlichen, platonischen und neuplatonischen Elementen, wie sie vor allem die platonische Akademie in Florenz propagierte, sieht Burckhardt eine neue Form der Religiosität, in der sich ein Ausgleich zwischen dem Humanum und dem Divinum vollzieht, ich zitiere, vielleicht eine höchste Frucht jener Erkenntnis der Welt und des Menschen, um deren Willen allein schon die Renaissance von Italien die Führerin unseres Weltalters heißen muss. Wie an anderen Stellen seines Werkes erkennt Burckhardt auch hier mit seiner Konzeption des Theismus die Bedeutung einer Fragestellung, die er selbst nur kurz umreißt und die erst von der Forschung in unserer Zeit ausführlich diskutiert worden ist. Wobei in erster Linie an die Arbeiten von Enno van Gelder, einem Niederländer, Dennis Hay, einem Engländer und Massimo Petrocchi zu denken ist. Versuchen wir abschließend, die von Vogt und Burckhardt bewirkte Wende in der Forschungsperspektive auf eine kurze Formel zu bringen, so wird man wohl sagen dürfen, beide, Vogt wie Burckhardt, haben dank eines geschärften Bewusstseins für die Zukunftstendenz des Geschichtlichen den Ursprung der Moderne in die Renaissance verlegt. Sie anerkannten die Legitimität des innovatorischen Anspruchs, den die italienische Renaissance in fast allen Lebensbereichen erhob und sich damit gegen das Mittelalter abgrenzte. Diese von Vogt und Burckhardt übernommene Abgrenzung ist allen Einwänden zum Trotz bis heute prinzipiell gültig geblieben. Obgleich infolge der Kontinuität jeder historischen Entwicklung mittelalterliche Elemente in der italienischen Renaissance fortlebten, war diese keine Übergangszeit, in der sich etwa Altes und Neues die Waage gehalten hätten, sondern war die italienische Renaissance eine Epoche mit einer eigenen Physiognomie und daher mit einer eigenen Kultur. Diese kurz nach der Mitte des 19. Jahrhunderts von Burchard und Vogt aufgestellte These ist ein Jahrhundert später von der Forschung verifiziert worden. In der 1962 in deutscher Übersetzung zitierten Geschichte der Renaissance in Italien, ich zitiere mit Absicht keinen Deutschen, sondern einen Engländer, konstatiert Dennis Hay, einer der besten Kenner der Renaissance in unseren Tagen, ich zitiere aus der deutschen Übersetzung, das sittliche Verhalten, die geistige und künstlerische Entwicklung und einige Aspekte der Politik und des wirtschaftlichen Lebens, die Europa im 16. Jahrhundert zu einer neuen kulturellen Einheit zusammenschließen, all das war weitgehend italienischen Ursprungs. Indem Burchard, Vogt ergänzend und über Vogt hinausgehend die italienische Renaissance als eine universale Sinneinheit verstand, prägte er den Renaissance-Begriff, der bis in die Gegenwart fortgewirkt hat, und zwar nicht nur im Kreise der Fachgelehrten, sondern im allgemeinen Geschichtsbewusstsein der Gebildeten in Europa. Ich danke sehr. Possiamo aprire allora senz'altro la discussione sulla relazione del professor Buch. In modo da anticipare i lavori e di riprendere così un poco più tardi stasera, verso che ora? Diciamo le 3:30. Ecco, riprenderemo così alle 3:30, dato che anticipiamo adesso la discussione. Abbiamo tutto il tempo adesso. Allora, quali domande? Ich darf hinzufügen, dass ich also eine ausführliche Bibliografie zu all dem, was ich gesagt habe, beigefügt habe und die dann also in den Quaderni dell'Istituto gedruckt wird. Da finden Sie die detaillierten bibliografischen Angaben. Dove facciamo? Sì, via. Ecco. Allora, Riccardo Cubini. Dunque, volevo ringraziare appunto il professore Buch della sua relazione, della lucida messa a punto di queste questioni e dire anche il mio consenso fondamentale, come ancora oggi, no, il ricercatore nel campo appunto del Rinascimento italiano, è ancora legato strettamente, no, a queste acquisizioni fondamentali, parallele, no? Anche se non sempre del tutto concordi, sono due prospettive un poco diverse. Volevo fare un'osservazione su Burchard, che insomma, è una cosa abbastanza ovvia, ma che viene un po' trascurata, e cioè si mette sempre in parallelo il concetto della Renaissance, no? Di Michelet e la Renaissance di Burchard, che sono anche insomma, quasi contemporanee, no? Con una certa leggera prevalenza di Michelet. Se però si va a vedere da un punto di vista concettuale, l'ha detto anche il professore Buch, le differenze sono più profonde di quello che si potrebbe supporre dalla somiglianza del concetto. Chiaro l'hegelismo e anche il nazionalismo francese di Michelet, che sono del tutto estranei, no? L'uno e l'altro esclude gli italiani, Michelet. Esclude gli italiani, ma anche dà un'immagine talmente, io chiamerei antropomorfica, del Rinascimento come risveglio di una nazione e delle energie di una nazione, quella francese. Mentre l'immagine, appunto anche questo l'ha detto il professor Buch, del Renaissance italiana di Burchard, è completamente estranea ovviamente ogni motivo nazionalistico, è l'osservazione, la contemplazione di una società, non di una nazione dall'interno della nazione stessa come Burchard. E poi è una visione molto più articolata, in questo senso direi anche più moderna. Ci sono poi anche delle altre diversità altrettanto profonde, per esempio la concezione, no, sul risveglio dell'uomo, no, la riconoscenza dell'uomo e della società, che per Michelet è la scienza, non so, Vesalio, Leonardo, Colombo, la geografia, invece per Burchard è molto più sottile, è una introspezione letteraria soprattutto. che non esclude la scienza, cioè per esempio la geografia, eccetera, ma è soprattutto, diciamo, anche qui c'è tutta una sottile polemica antiromantica che cozza contro il romanticismo, mentre volevo piuttosto segnalare l'importanza, che forse molto maggiore che non a Michelet, per l'affermazione del Rinascimento come un momento di società, per Burckhardt, da quell'altra tradizione. Burckhardt, come si sa, era svizzero e c'è una mediazione svizzera tra le culture francesi e tedesca. In questo caso direi la tradizione di Sismondi, anche se assunta in Burckhardt in modo con discussione, insomma in modo un po' polemico, però è proprio in Sismondi che c'è l'idea di un risveglio di una società, anche se datata in un altro periodo storico. Sì. C'è una sottile dialettica tra la Renaissance di Sismondi, ma anche di una tradizione sismondiana. Non so, per esempio penso a quel volume riassuntivo delle Repubbliche Italiane che Sismondi pubblica intorno agli anni, mi sembra gli anni 40, che appunto ha nel frontespizio dell'edizione italiana il titolo Rinascimento. Ma poi penso soprattutto a un libro che Burckhardt cita spesso, anche se con poca simpatia, ma informandosi su quel libro, che L'Histoire des sciences mathématiques en Italie di Guglielmo Libre. E ci sono delle pagine di libri dove appunto si parla della Renaissance come Renaissance del XIII secolo, cioè quella scientifica delle università e poi naturalmente anche quella dei comuni, quindi una visione globale. E quella di Burckhardt, io ho l'impressione che sia una visione trasposta, diciamo, di una società che si risveglia rispetto a una visione che non condivide ma di cui accetta la globalità, che è piuttosto quella sismondiana, sarebbe un punto piuttosto da insistere, mentre quella di Michelet è piuttosto un parallelismo un po' esterno, ecco l'impressione. Ultimo punto, mi pare, ecco, da un punto di vista che appartengo a una generazione un po' più recente, non dico giovane, no, più recente di studiosi sul cose di Rinascimento, eccetera, e sento forse con un maggiore distacco che non il professor Buch, certamente si riconosce, no, tutta la ascendenza, diciamo, da questi libri, ma forse più forte anche il bisogno di distaccarsi, non dico tanto da Burckhardt o da Freud, eccetera, ma distaccarsi da una visione troppo unitaria e troppo monocorde di questi studi. In fondo l'interesse per, diciamo, gli studi rinascimentali sta nel vedere nelle profonde diversità e nei profondi conflitti dentro il mondo rinascimentale, che rischia di essere un po' coperto da un'immagine così concettuale o anche sociologica, no? Questo direi come testimonianza soggettiva, ecco. Per esempio, certo, molte cose, se si dice Rinascimento cristiano, non cristiano, ma sono già antitesi che sono dentro quella cultura rinascimentale, allora si chiariscono molte discussioni perché ciascuna fa capo a un particolare momento. Questo è... Sì, grazie, sono completamente d'accordo con lei, perché certo ci sono delle ricerche che Burckhardt non conosceva, non poteva conoscere, per questa differenziazione del concetto del Rinascimento. Forse un'ultima cosa, dei nostri giorni. Diventa, sì. Un'ultima cosa, forse in Burckhardt c'è, ecco, questo forse è un altro aspetto che è un po' in ombra nelle ricerche rinascimentali, cioè rispetto per esempio ad altri studi su Burckhardt, che invece hanno insistito piuttosto sulle welche geschichtliche Betrachtung, sì, no? Sì. E questo del Rinascimento è rimasto come fosse un capitolo un po' a parte, mentre ci sono delle connessioni interne. E per esempio in fondo la polemica anti-hegeliana che Burckhardt esprime più ampiamente poi è già ben presente anche nel Rinascimento e lo caratterizza, sì. Come anche una certa, esempio, si è parlato il problema, parlato specialmente il professor Vasoli, il problema Rinascimento-Riforma, che poi sì. Sarà un problema centrale, non so, nel neorealismo italiano, del Ruggero. Invece Burckhardt non lo vuole, non lo vuole, cioè vuole dire che nonostante che la tradizione tedesca, luterana, hegeliana veda nella riforma il momento decisivo, sì. Viceversa per Burckhardt c'è un momento che è altrettanto decisivo, sì. E pertanto autonomo, ecco. Sì, grazie. Anzi, direi quasi con una contrapposizione, quasi. Sì. Poi diventa esplicita in Nietzsche. Sì. Per Hegel sentiremo la relazione del collega Brandt. Altre domande? Mm. Io un po' solenne, forse oggi pomeriggio entriamo nell'altra stanza con un po' più. Sì, dove si fa? Meglio. Allora gli interventi saranno. Sì, saranno più facilitati. No, vorrei semmai appunto riprendere un po' quel punto a cui accennava, tanto per poter rompere un po' anche il ghiaccio, a cui accennava l'amico Fubini, e cioè proprio la nuova prospettiva in cui ormai ci si viene un po' sempre più ponendo nei confronti delle grandi interpretazioni generali del Rinascimento, cioè, fino al punto di chiedersi se sia più possibile in fondo oggi tentare una interpretazione globale, se cioè è possibile, sì, è in qualche misura necessario sempre, vero? C'è un certo pluralismo. Ma c'è un certo, non solo, ma direi che più lo studio si avvicina ai dati concreti e lascia la grande immagine, più scopre appunto la estrema complessità in ogni punto, la difficoltà anche di stabilire esattamente che cosa, sotto quale posizione poter assumere certe idee, certi atteggiamenti, certi concetti, e vedere come ci siano poi spesso elementi di contraddittorietà nella stessa persona, nello stesso testo, nelle stesse, cioè come sia un momento anche di grande trasformazione e come tale anche di forte conflittualità interna addirittura, non solo ma interna alle stesse personalità. E variare poi dei momenti, insomma, come di generazione in generazione ci sia stato esemplare quello che ha scritto appunto il professor Dionisotti a questo proposito, proprio la necessità anche di vedere i mutamenti generazionali, ma direi a volte anche più ridotti, cioè c'è sempre questo fenomeno di una trasformazione che è stata rapida, nonostante la continuità di certe linee centrali, però c'è il mutare proprio di. Certo, una formula esauriente per una definizione del Rinascimento non c'è. Ma non si può rinunciare al concetto. Non si può rinunciare al concetto, sì. Appunto. E il problema anche che rinasce sempre, per esempio, vero, penso a quella famosa relazione di Cantimori, vero, al Congresso Storico Internazionale. I limiti stessi della cronologia, insomma. Lui arriva fino al Goethe. Sì, fino al Goethe, fino perlomeno alla Rivoluzione francese. Questo problema di stabilire i confini di una età, addirittura di stabilire. Che cosa è? Perché mentre certi. E poi la coppia che opera sempre e che diventa quindi complica sempre più la discussione è che in definitiva poi lo stesso concetto di Medioevo è un concetto che dipende in qualche misura da quello di Rinascimento, proprio perché non lo hanno creato gli umanisti, insomma. E quindi nasce, quindi è un problema anche di reinterpretazione stessa della cultura medievale, a un certo punto, anche della stessa plausibilità del concetto di Medioevo a sua volta. Quindi una serie di problemi che si pongono sempre in questo ambito. Forse è meglio. Allora, mi chiamo Manfred Hinz, sono dell'Università di Augsburg. Dann können Sie ja Deutsch sprechen. Si vuole, posso anche parlare tedesco. Allora, ich bin mit Herrn Professor Fubini ganz einverstanden, also die Art und Weise, Geschichte zu machen, die Burckhardt verfolgt hat, scheint mir doch von der zeitgenössischen deutlich unterschieden zu sein, nämlich darin, dass Burckhardt eben explizit keine Geschichte schreibt, sondern, wie er selber sagt, ein Panorama entwirft. Also die einzelnen Kapitel in Burckhardts Renaissance-Buch sind ja nicht als historische Abfolge zu verstehen, sondern als Facetten von einem Gemälde, von einem Panorama. Gut, sodass man nicht so recht versteht, weder wie es zur Renaissance kam, noch was nach der Renaissance kam. Das ist auch keine Kritik an Burckhardt, das ist gewollt, das ist explizit so angelegt. Man muss sich fragen, wie kommt es zu diesem merkwürdig abstrakten, also ungeschichtlichen, wenn man so will, Bild? Und der Grund scheint mir zu liegen darin, dass Burckhardt suchte einen idealen Gegenpol zu dem, was er eben die bürgerliche Gesellschaft nannte und die er in der Renaissance angelegt findet, sodass man zu dieser Juxtaposition bei und vor Astratta kommt zwischen der bürgerlichen Gesellschaft der Renaissance und der Burckhardt-zeitgenössischen. Und die Frage, wie es denn jenseits dieser Gegenüberstellung, wie denn ein Übergang möglich sei zwischen der einen bürgerlichen Gesellschaft und der anderen, diese Frage kommt sofort später in den Blick durch die Entdeckung und Erforschung des Neostoizismus, also Justus Lipsius, und durch die intensive Beschäftigung mit Thomas Hobbes und anderen. Aber das ist eben auch gleichzeitig der Punkt, in dem die liberale bürgerliche Gesellschaft, die Burckhardt im Blick zu haben scheint und in die er sich sozusagen, er benutzt mal das Wort Asyl, ja, in die er sich also geistig zurückziehen will, dieses Regno Apollinio, in dem diese Gesellschaft nämlich in die Krise gerät, nicht? Was man ja gerade an der Geschichte der Beschäftigung mit den absolutistischen Staatstheorien Baudin, Hobbes, Lipsius und so weiter ganz deutlich sieht. Sodass man von heute her natürlich, also Burckhardt muss jeder und Vogt muss jeder kennen. Vogt, würde ich sagen, ist durch seine Beschränkung, hat da weniger Probleme. Aber ein so unmittelbarer Bezug würde mir doch schwerfallen. Danke. Ja, danke schön. Ja, Sie haben selbstverständlich recht, Burckhardt wollte keine Geschichte der Renaissance schreiben, sondern es ist, wie Sie sagten, ein Gemälde. Aber in gewisser Beziehung, das hat der Kollege Giliberti, der hier ja auch noch auftreten wird, in seiner Darstellung sehr schön gezeigt, dass diese Darstellung, der man eben ihre Ungeschichtlichkeit, wie auch Sie, vorgehalten hat, doch in gewisser Weise eine gewisse Form der modernen strukturalistischen Betrachtung vorwegnimmt. Das habe ich also bei Giliberto gefunden, das hat mich in meinen Überlegungen bestätigt. Und worauf es mir hier ankam, war ja nicht den ideologiegeschichtlichen Hintergrund von Burckhardt aufzuzeigen, das liberale Bürgertum, sondern inwiefern seine und bei Vogt auch gewisse Erkenntnisse noch heute als gültig anerkannt werden können, wie er Anregungen gegeben hat, also etwa gerade mit der Rivoluzione Scientifica, wo man jahrelang eben immer die italienische Renaissance als eine Art Tief angesehen hat und von der Anneliese Mayer ausgehend nicht wahr gesagt hat, ja dann springt das bis Galilei, aber vorher ist nichts. Und gerade die moderne wissenschaftsgeschichtliche Forschung, mit der ich mich ziemlich ausführlich beschäftigt habe, zeigt ja, dass dem nicht so ist, sondern dass in der Renaissance viele verkannte Möglichkeiten einer modernen Wissenschaftsgeschichte bereits vorhanden sind. Das ist das eine. Und dann das Verhältnis zur Reform und zur Reformation interessierte Burckhardt in diesem Zusammenhang nicht. Auch wie die spätere Entwicklung, nicht wahr, Hobbes und Baudin etwa, nicht wahr, die Staatstheorie. Er kannte natürlich die französische Geschichte, aber hat das nicht reingebracht. Und man kann natürlich an Burckhardt eine ganze Fülle von Kritik üben, aber das sah ich nicht als meine Aufgabe an, ihn zu kritisieren, sondern das, was von ihm noch Ciò che è vivo, che è morto, der berühmte Titel von Grotzes Abhandlung über Hegel, nicht wahr? Das, was noch lebendig ist, von ihm aufzuzeigen. Altre domande? Solo accennare un problema che è stato sollevato del rapporto fra una visione generale e una ricerca particolare che evidentemente Burckhardt e Voigt rappresentano due tradizioni diverse e entrano in Italia in modo molto diverso, cioè Burckhardt entra molto prima, vero, di Voigt. E io parlo un poco, diciamo, prodomo mea, vero? Cioè, io appartengo alla linea di Voigt, non alla linea di Burckhardt. E da molti anni possiedo, ho la fortuna di possedere la prima edizione di Foyt e che avendo, come dirò poi, questa data per noi italiani così fatidica del 1859, nel campo della letteratura italiana quel libro sembra un po' come un meteorite, vero? Una cosa in Italia è come se fosse caduto dalla Luna. Ora, dove poi parte da un'indagine biografica, cioè dall'Enea Silvio, sì. Ed è molto curioso la difficoltà che gli studiosi italiani hanno sempre avuto ad accettare Enea Silvio. Parlo degli studiosi dell'umanesimo italiano. Sì, sì, sì, è giusto. Ora, la visione generale di Foyt, direi che nasce dall'università, universalità dell'umanista Enea Silvio, certo. E cioè da questa posizione unica di un umanista che è insieme tedesco, inglese, italiano, senese, vero, ha un range così ampio. E senza dubbio la visione generale di Foyt direi che sia nata da questa sua esperienza monografica di Enea Silvio, che era certo un caso particolare. Difatti colpisce nella Widerbelebung la maggiore enfasi, per dirla all'inglese, di quello che capita a noi, delle persone che sono state a contatto con Enea Silvio. Per esempio, uno dei tratti curiosi di Foyt è vero che tra un Bruni e un Filelfo non fa differenza. Ora, noi evidentemente, con tutto il rispetto e magari anche un certo affetto per Filelfo, sentiamo in Bruni una statura diversa, anche per gli studiosi che abbiamo avuto di Bruni, d'accordo, ma insomma c'è una visione. Ma perché? Perché Filelfo è stato il maestro di Enea Silvio, vero? Quindi Foyt ha quel... Ma io direi, vero, poiché è stato, e si tira sempre in ballo Michelet, e mi è accaduto anche alle volte di leggere cose enormi, scandalose, vero, a proposito dell'influsso che Michelet avrebbe avuto su storici tedeschi. Naturalmente l'ha avuto fortissimo su storici italiani. Io direi, vero, che c'è una differenza sempre da tenere in mente sostanziale fra quelli che conoscono i testi e quelli che non li conoscono. Ora, Burke e Foyt sono uomini che conoscono i testi, e questo purtroppo non è molto frequente negli altri studiosi del Rinascimento, non soltanto italiani. Questo era semplicemente la cosa che mi importava chiarire. Altre domande? Perché abbiamo ancora il presto. Sì, sì, abbiamo tutto il tempo. Buongiorno, io mi chiamo Camilla Miglio e studio germanistica a Bari. Magari avrei piacere di sentire un suo commento. Vicini qua il microfono. Dicevo, mi farebbe piacere sentire un suo commento su un paio di dati che mi hanno molto incuriosita in questo periodo mi sto occupando un po' di Burckhardt, e cioè questa idea originaria di Burckhardt, come dice lui, Kunstgeschichte und Kulturgeschichte zu verschmelzen, qualcosa del genere, dice, no? E questa idea che lui aveva quindi di scrivere una Kultur der Renaissance in Italien e poi in modo parallelo una Kunst der Renaissance in Italien, che poi è stata pubblicata solo come frammento e come handbook, sì, quindi sì, con un intento completamente diverso, diciamo, sì, dal progetto originario. Quindi questo fatto, innanzitutto, che lui, diciamo, nel 58, se non sbaglio, si trova a staccare tutti i suoi excerpte sull'arte da quelli sulla cultura, e sceglie quindi già di separare arte e cultura in senso più largo, e poi quindi una prima separazione di questa idea organica, e poi ancora dopo di dover pubblicare soltanto una Baukunst. L'ipotesi possibile, però io non sono una specialista, quindi, e ci sono stati, per esempio, si legge, ho letto qualche volta, che lui ha avuto problemi pratici, cioè non ha avuto più tempo perché aveva le lezioni da preparare. A me è sembrata una cosa poco convincente. Forse non è motivo di questa anche crisi di scrittura una diversa idea della cultura e dell'arte, un po' contraddittoria, che c'è in Burckhardt. Cioè posso rispondere, sì, subito, perché, come lei sa, è venuto dalla storia dell'arte, perché ha pubblicato prima, sì, il Cicerone, e certi concetti del Rinascimento che si trovano nel Cicerone li ha accettati anche nella cultura della Renaissance in Italia, che ha escluso l'arte nella cultura della Renaissance d'Italia, secondo me non è stato un puro caso, ma ha voluto fare questa separazione della quale ha parlato lei fra storia della cultura e storia dell'arte. Perciò forse anche la storia dell'arte è rimasto un frammento, poi non ha mai avuto mai questo significato enorme che ha avuto la cultura della Renaissance in Italia. Mm-mm. Ho capito. E quindi comunque l'idea fondamentale, cioè, esiste secondo lei un modo diverso di atteggiarsi nei confronti dell'arte ed un altro della cultura per Burckhardt? Direi che bisogna considerare di weltgeschichtliche in Betrachtung, perché lì c'è un po' una teoria della Kulturgeschichte. Sì. E lì c'è questa separazione che dice lei. Quindi, che ora è più evidente con la nuova edizione, anche, insomma, con, sì, l'edizione, sì, reale dei frammenti, è più, sì, cosa più evidente di prima. Altre domande? Altri interventi? Mi chiamo Daniela Pagliai, vorrei sapere, sempre a proposito dei saggi di Burckhardt sulla storia dell'arte, sempre a proposito dei saggi di Burckhardt sulla storia dell'arte, in particolare lui si interessa del ritratto, mi sembra, non si sente? No. Ah, l'ho detto, Daniela Pagliai. Ecco, in particolare lui si interessa della ritrattistica e mi sembra un tema piuttosto interessante proprio in rapporto alla sua concezione del Rinascimento e dell'individualismo, che è stato particolarmente messo a punto oggi. E in questo saggio, che è tuttora credo fondamentale per gli studi sulla ritrattistica, dice delle cose piuttosto interessanti che nascono già nel Cicerone e che poi vanno avanti. Ecco, ci sono, anche a proposito di quello che diceva lei su questa distinzione tra storia della cultura e storia dell'arte, Questo tema però tenta una riunificazione, tutto sommato. Attraverso questo tema si tenta una riunificazione, o no? Certo, anche la sua culturgeschichte, Kultur der Renaissance, per evitare questo termine, culturgeschichte, è una visione estetica in tanti tratti fondamentali. Dunque, in questo senso l'arte c'entra anche nella cultura, darstellung der Kultur, ma per questa separazione, come l'ho detto già all'altra signorina, io farei anche questa distinzione fra arte e cultura che ha fatto lui, dunque non sviluppando, perché se si pensa che ha cominciato col Cicerone, sarebbe da pensare che per continuare avrebbe scritto dapprima la storia dell'arte italiana rinascimentale, no? Ha lasciato questo e ha scritto la cultura della Renaissance in Italia. Dunque c'è una differenza del concetto dell'arte e della cultura in generale. Sì, ecco, lei viene anche dell'Università di Bari. No, vengo da Roma, vengo dall'Università di Roma e mi occupo di storia dell'arte. Proprio questo problema interessa a voi due, arte e cultura. No, mi interessava in particolare il problema della ritrattistica, perché mi sembra un tema che crea un ponte tra questi due momenti burckhardtiani, in quanto parlare del problema del ritratto come momento in cui coesistono realismo e idealizzazione apre delle luci sulla sua concezione del Rinascimento, meglio contribuisce a completarla. Ancora altri interventi? È venuto il professor Ciliberto, perché arriva stamattina, deve arrivare in mattina. Mi piacerebbe, sì, si parla sulla conoscenza. Sembra di no, così andiamo a mangiare. Non interviene nessun altro? La materia era vastissima, dico, ci sono i temi direi centrali poi di tutto il seminario, quindi bene. Mauro Moretti della Scuola Normale di Pisa. Io volevo tornare un momento sull'inizio della relazione del professore e su un punto ripreso anche dall'intervento del professor Fubini. La questione della Renaissance, del termine e della concettualizzazione, che è lenta, passa per strade stranissime e insomma con buona pace di Lucien Febvre Michelet non è che abbia inventato un granché. Sì, ecco, non è inventato, che saggio è meglio. Ci sono, io accenno soltanto alcuni temi che poi riguardano soprattutto l'area italiana, ma ci sono un paio di testi, uno in particolare che va tenuto molto presente per una preistoria del Renaissance e che è Le Révolutions d'Italie di Edgar Quinet, dove Le Révolutions d'Italie di Edgar Quinet, la prima edizione del 48, poi esce completato nel 52-53, dove di Renaissance con la R maiuscola, proprio come nozione epocale, si parla più volte. E se ne parla in una maniera curiosa, che per l'Italia è importante, per la cultura italiana è importante, come epoca degli eroi. Sono gli eroi del pensiero, gli eroi e i martiri del pensiero. Se uno pensa ai primi saggi di Spaventa degli anni 50, ci trova questo tipo di concettualizzazione. Se si pensa, per arrivare a un esempio poi classico, ed è quello dal quale io sono partito, al Savonarola di Villari, a questa stranissima tensione che c'è la presentazione di Savonarola, è evidente che il riferimento implicito è a Quinet. Riferimento poi mica tanto implicito a stare ai documenti, perché in una lettera a Mamiani, altro personaggio importante per l'Italia e per la storia della Rinascenza, e lui scrive nel 54: io vorrei occuparmi di quello che i francesi chiamano l'epoca della Renaissance. I francesi, chiaramente, 54 Michelin non è uscito, sì. E i francesi sono altri. E chi ne è? Thierry, che nel 53, nella storia del progresso del terzo stato, parla di Renaissance, anche lui con la R maiuscola. E un altro autore, il cui testo circola abbastanza in Italia, soprattutto nella scuola di De Sanctis, che è quel Jérôme Adolphe Blanqui, fratello di Blanqui, del rivoluzionario, che scrive un'histoire de l'économie politique des anciens jusqu'à nos jours, che esce nel 37, la prima edizione, e che anche lui parla dell'économie politique durante la Renaissance. Anche per lui la Renaissance, stampato con la R minuscola, è però un'epoca, è un periodo chiaro, una periodizzazione già marcata. Quanto di questo, anzi pochissimo di questo verosimilmente poi è confluito, forse una lettura di Kinema, non lo so, nell'opera di Burckhardt, che però tutto questo conti molto per l'Italia, prima di Burckhardt, e condizioni in qualche modo la riflessione storico-politica sul Rinascimento. E ma crede che Burckhardt abbia letto queste fonti francesi? Le fonti sicuramente, ma chi ne forse, sì, comunque Chine, insomma... Chi è conosciuto, Chine, ma l'altro autore che ha citato è poco conosciuto. Sì. Chi ne certamente, direi. Ecco, e sottolineerei proprio... Che non ci sarebbe influenza su Burckhardt. No, su Burckhardt no, ma io sottolineavo soprattutto il problema della storia del termine, ecco, quando sì, lei diceva è Michelet che parla di categorie epoca, mentre Foicht e Burckhardt sono i primi a guardare all'Italia come alla madre della civiltà rinascimentale. Chine già ci guarda in un modo ambiguo, perché per lui la rinascita è segnata dalla morte, perché non si stacca dalla morte, dal richiamo alla civiltà morta. Però, insomma, la localizzazione e la tematizzazione sono entrambe abbastanza chiare. E De Sanctis? E De Sanctis è Chine. E De Sanctis è Chine. Sì. Ma c'è anche l'influenza del Burckhardt su De Sanctis. Sì. Certamente. E di Hegel, poi Pasquali, sì, sì. Pasquali la biografia del Machiavelli, eccetera, c'è l'influenza burckhardtiana. Scusate, io dico che c'è un'influenza burckhardtiana anche sui De Sanctis, e su Pasquali, eccetera, e ho domandato se Burckhardt abbia letto queste fonti francesi che ha citato lei, e lui dice di no, credi. Non lo so, forse Chine, ma il resto Chine, sicuramente Chine, no. Sì, Chine, ma il resto no. Thierry, insomma, è un'opera molto diffusa, Thierry, quella l'histoire de popolare, la storia del terzo stato. In Francia era letto molto Thierry. Vabbè. Grazie di questa preistoria del concetto del Rinascimento. Ecco, parlare sul microfono proprio. Sul microfono? I microfoni sono mobili, però non si può parlare. Io ripeto. Qui ci sono due posti. Mi sono già presentata, ripeto, io mi chiamo Camilla Miglio, e studio germanistica a Bari. Sto preparando, ho iniziato adesso veramente a lavorare alla mia tesi di laurea, che in realtà non è in materia letteraria, ma appunto su Jacob Burckhardt e mi interessava infatti quella domanda che ho fatto stamattina. Mi vorrei occupare di una lettura del testo della civiltà del Rinascimento in Italia e contemporaneamente dell'altro testo, dell'altro frammento della Baukunst del Renaissance in Italia, quindi uno studio parallelo di questi due lavori che erano stati concepiti all'inizio insieme e poi si sono divaricati, quindi intorno a questo sto lavorando tutto. Allora, io mi chiamo Marco Cavina, lavoro presso l'Università di Bologna e mi occupo in particolare di storia del diritto nel Rinascimento. Ho pubblicato alcuni lavori su giuristi del Cinquecento, umanisti, in particolare l'Alciato, qualcosa di storia dell'università, e adesso sto studiando i trattati di Verborum Significazione del Cinquecento, in linea di massima il rapporto fra umanesimo e diritto nel Cinquecento. Noi non abbiamo più l'età. Corsini, che è membro del Comitato Scientifico dell'Istituto Sacro Germanico, preside della Facoltà di Lettere di Venezia, seppure lui sostiene pro tempore, illustre esponente della storia del Risorgimento in Italia. Io mi chiamo invece Schiera e sono a Trento, sono anch'io membro del comitato scientifico dell'Istituto Storico Italo-Germanico e mi occupo di cose tedesche variamente dislocate fra il XVIII e il XIX secolo. Io sono Elisabetta Scapparone e mi sono laureata a Firenze in filosofia sotto la guida del professor Cesare Vasoli con una tesi che riguarda il Cinquecento Veneto e in particolare la figura di Francesco Zorzi, che sto continuando a studiare nei suoi rapporti e nelle implicazioni che nascono dallo studio del suo pensiero. Mein Name ist Achim Auernhammer, ich bin Hochschulassistent an der Universität Heidelberg und habe eine Dissertation geschrieben über das Motiv der Androgynie, also über Mann-Weiblichkeit, das dritte Geschlecht oder wie auch immer. Darin kommt auch ein Renaissance-Kapitel vor, das ist mein Bezug zur Renaissance sonst noch, obwohl eigentlich sonst die deutsche Literatur der Jahrhundertwende eher mein Gebiet ist, habe ich noch etwas über die Trauerfeiern für Kaiser Karl V. verfasst und bin dabei, eine Habilitation zu schreiben über die Rezeption von Torquato Tasso in der deutschen Barockliteratur. Also insofern etwas Spätrenaissance. Und werde hier über Hofmannsthal sprechen. Notker Hammerstein, ich bin Historiker in Frankfurt, gelegentlich mit Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte beschäftigt und deswegen wohl auch hier eingeladen, als in gewisser Weise für das Thema vielleicht zuständig. Mein Name ist Andrea Schwarz, ich bin Universitätsassistent in Wien. Mein Fachgebiet ist die Geschichte des Frühmittelalters. Ich habe bei Herwig Wolfram in Wien dissertiert über reichsangehörige Personen gotischer Herkunft. Mein Interesse an diesem Seminar liegt in einer Beschäftigung auch mit der Geschichte der Geschichtswissenschaften, speziell mit der Entwicklung der Wissenschaften unseres Fachs im 19. Jahrhundert, und hier gibt es eine Reihe von Berührungspunkten auch zwischen meinem eigenen Spezialgebiet und der Renaissance, speziell in den Personen der deutschen Historiker des 19. Jahrhunderts. Io mi chiamo Daniela Pagliai, mi occupo di storia dell'arte, mi sono laureata a Roma con Calvesi e collaboro scusa. Ha ragione, mi scusi. Sì. Dobbiamo tutti parlare un po' lentamente, sia che parliamo la nostra lingua o la lingua altrui. Scusi. No, scusi lei. Purtroppo in genere parlo molto velocemente, fanno fatica a capirmi anche gli italiani. No, stavo dicendo, collaboro con la cattedra di iconografia e iconologia dell'Università di Roma e soprattutto mi sono occupata dei temi profani nel Rinascimento, dei temi amorosi soprattutto, di questo tipo di iconografia. Tra l'altro, in relazione a un corso universitario in particolare, mi sono occupata degli anni della formazione di Avi Warburg e attraverso di lui sono risalita vari personaggi della cultura tedesca, tra cui Lamprecht e Burckhardt in particolare. Adesso mi sto occupando del problema della ritrattistica in Burckhardt. Mi chiamo Paola Guerrini e mi sono laureata a Roma in storia dell'arte moderna col professor Giulio Carlo Argan. Mi sono occupata della decorazione di un manoscritto di Vaccinia della fine del 400, un manoscritto che si trova in due esemplari, uno alla Biblioteca Vaticana e uno alla Biblioteca Angelica a Roma. Poi mi sono occupata dell'epigrafia sotto il pontificato di Sisto IV e delle ville di Frascati, ho studiate alcune da un punto di vista di storia della pittura, della decorazione interna. Mi chiamo Luca Dascia, mi sono laureato a Pisa in letteratura italiana con il professor Piero Floriani, con una laurea sul metodo retorico di Erasmo da Rotterdam e la polemica sul ciceronianismo. Mi sono occupato in particolare del rapporto fra ideologia e stile nell'umanesimo 4 e 500esco e sto adesso lavorando al commento per un'edizione dell'elogio della pazzia presso la Rizzoli, con particolare attenzione alle fonti umanistiche dell'opera erasmiana. Mein Name ist Maike Rutzoll, ich komme aus Lübeck, wo ich Medizin studiert habe und mache meine Doktorarbeit über Medizingeschichte bei Professor von Engelhardt. Jetzt bin ich seit einem Jahr in Florenz, um halt diese Doktorarbeit vorzubereiten, die sich mit dem Studio di Pisa im Rinascimento beschäftigen soll. Mein Name ist Beat Kümin, ich komme von der Universität Bern und studiere dort noch im 12. Semester Geschichte und Englisch, habe mich aber im Studium auch sehr oft mit italienischer Geschichte, besonders Kirchengeschichte, befasst und bin im Moment auch einer der Assistenten von Professor Blickle und deshalb sehr am 16. Jahrhundert in Deutschland und England vor allem interessiert. Mi chiamo Piero Floriani, insegno a Pisa letteratura italiana, mi sono occupato di Cinquecento, del classicismo cinquecentesco, direi Bembo e Castiglione in particolare, ma anche altri personaggi dell'epoca. Sono particolarmente interessato a questo seminario perché mi sembra molto interessante proprio il discorso sugli studi italiani dell'ultimo Ottocento, che appunto sono in relazione con la cultura tedesca e con la cultura francese, in particolare, come si è già visto oggi, la dialettica fra le due è molto vivace. Mein Name ist Manfred Hinz, ich bin Assistent an der Universität Augsburg für italienische Literatur, habe aber eigentlich Philosophie studiert. Ich arbeite im Augenblick an einer Habilschrift über höfische Rhetorik in Italien und in Spanien von der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts an. Also eine Habilschrift, die etwas zwischen den Disziplinen steht, wie man am Thema schon sieht. Und mein Interesse an diesem Seminar geht eigentlich aus diesem Arbeitsgebiet schon deutlich genug hervor. Io mi chiamo Donata Levi, lavoro al Dipartimento di Storia delle Arti dell'Università di Pisa e mi sono occupata di problemi di storiografia artistica dell'Ottocento, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei conoscitori, il mondo del mercato artistico e della museografia. E in questo ambito la riflessione, la storiografia artistica dell'Ottocento tedesca ha un grosso peso. Mi chiamo Maddalena Cuiotto, mi sono laureata a Venezia col professor Corsini con una tesi sulle relazioni culturali italo-tedesche nell'ambito dell'Accademia Bavarese delle Scienze ed ora continuo a occuparmi di questo tema, in particolar modo di tre studiosi trentini del secolo XIX, membri appunto soci dell'Accademia Bavarese delle Scienze. Premetto che io non sono borsista, tuttavia mi chiamo Manca Gianna e faccio un dottorato di ricerca presso l'Università di Venezia, sotto la direzione del professor Schiera, sul liberalismo ottocentesco, storia costituzionale, storia del liberalismo, e sul conflitto costituzionale prussiano. Sono Maria Rosa Cortesi, insegnerò qui a Trento letteratura umanistica con il prossimo anno accademico. I miei temi di ricerca sono la conoscenza del greco da parte dei primi umanisti, lavori su Lorenzo Valla e in particolare ora i rapporti tra umanesimo tedesco e umanesimo italiano. Sono Antonia Tissoni, benvenuti. Sono straordinaria di letteratura italiana qui alla Facoltà di Lettere di Trento e mi occupo di 400 settentrionale in particolare, letteraria. Sono Gian Mario Anselmi, insegno letteratura umanistica all'Università di Bologna, mi sono occupato soprattutto di Machiavelli storico, quindi è particolare il mio interesse per queste tematiche ottocentesche che hanno rielaborato un po' il mito e la figura di Machiavelli. In modo particolare a Bologna stiamo poi operando con un centro di studi umanistici per rivalutare e ristudiare a fondo l'umanesimo bolognese, letterario bolognese, che merita approfondimenti e quindi proseguire idealmente un filone di studi che va ripreso anche in questa direzione. Ja, ich bin Ursula Quecke vom Kunsthistorischen Institut in Marburg und arbeite im Moment an meiner Dissertation über Theaterarchitektur im Settecento. Also scheinbar bin ich etwas fehl am Platze, aber habe mich halt sehr stark auch so mit Renaissance-Rezeption beschäftigt. So, ist ein lauter. Funziona questo coso che tiene. Non funziona? Ah. E comincia ancora una volta? Ja, vielleicht, wenn Sie nochmal langsam ja. Beginnen. Also, ich bin es nicht gewohnt. Mein Name ist Ursula Quecke, ich arbeite an meiner Dissertation im Moment über Theaterarchitektur im Settecento im Rahmen der Akademien Oberitaliens als Auftraggeber halt und vor allem über Antonio Bibbienas Teatro Scientifico in Mantova, was für mich aber auch bedeutet, dass ich mich halt weiterhin mit der Renaissance-Rezeption sehr stark auseinandersetze. Und halt meine Studien da. Sono Francesca Morandini, ero sovrintendente archivistico per la Toscana, mi sono occupata di Lorenzo il Magnifico, ho fatto l'inventario dell'archivio Medici Amati Principato quando ero in archivio di Stato, poi qualche articolo in relazione alle lettere trovate in questo archivio. Sono Giuliana Nobili Schiera, mi occupo delle pubblicazioni dell'Istituto Storico. Mi chiamo Beppe Olmi, insegno storia moderna qui all'Università di Trento, mi sono occupato dei rapporti arte-scienza del secondo Cinquecento, di storia del collezionismo e delle accademie, in particolare dei lincei. Vincenzo Calì, sono ricercatore di storia contemporanea all'Università di Trento, dirigo il Museo del Risorgimento, sono interessato per quanto riguarda questo seminario, soprattutto questi riflessi sul risorgimento italiano, di tutte le tematiche che verranno affrontate in questo seminario. Sono Massimo Di Marco, insegno letteratura greca qui all'Università di Trento, il mio interesse, l'argomento è di carattere generale. Mein Name ist Reinhard Brandt, ich bin Philosophieprofessor in Marburg und arbeite und publiziere auf Gebieten, die eigentlich mit diesem Thema der Renaissance und der Rezeption der Renaissance in Deutschland wenig zu tun haben. Griechische Philosophie, Platon, Aristoteles und dann englische Philosophie, Bacon bis Adam Smith und vor allen Dingen deutsche Philosophie der Aufklärungszeit. Ich setze die Kant-Ausgabe in der Akademie der Wissenschaften von Göttingen fort. Wenn ich hier zur Renaissance und zum 18. Jahrhundert etwas zu sagen habe, dann aus einem Interesse, das aus meinen Vorlesungen hervorgeht, Vorlesungen über Ethik, Politik, Erkenntnistheorie, Kulturphilosophie, Geschichtsphilosophie und dort sind die Themen der Renaissance und dann auch des 19. Jahrhunderts und der Rezeption etwa bei Diltay und anderen Autoren präsent. Daher mein Interesse an dieser Tagung. Mi chiamo Rosa Maria Brandt Gumbat, insegno, sono lettrice di lingua e letteratura italiana all'Università di Marburg. A suo tempo mi sono laureata in tedesco, in lingua e letteratura tedesca, mi occupo di letteratura moderna, del Rinascimento sono solo una dilettante. Mauro Moretti, ricercatore di storia moderna alla Scuola Normale di Pisa. Io mi occupo particolarmente di questioni di storia della storiografia fra 8 e 900 e di alcuni intellettuali italiani del secondo 800, quindi è diretto l'interesse al seminario. Mein Name ist Gustav Seibt, ich habe Geschichte, Italienisch und Latein studiert und unter anderem in Rom und habe eine Doktorarbeit gemacht über italienische Historiografie im 14. Jahrhundert, bin aber hier als Journalist, ich bin Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Ressort Geisteswissenschaften. Mein Interesse ist also ein allgemeines und nicht spezialistisches. Sono Anna Laura Pugliafito, mi sono laureata in storia della filosofia del Rinascimento a Firenze col professor Vasoli, con una tesi sulla Nova de Universis Philosophia di Francesco Patrizi da Cherso. Sto studiando alcuni aspetti del programma culturale dell'Accademia Veneta della Fama. Ich heiße Barbara Keller und studiere im Moment in Siegen, das ist in der Nähe von Köln, spanische und italienische Literaturgeschichte und Soziologie und bin Mitarbeiterin beim Lehrstuhl von Professor Gumbrecht und hatte vor einem Jahr ein Stipendium an der Normale in Pisa, wo ich bei Frau Bolzoni studiert habe und überlege mir momentan mein Thema für die Magisterarbeit, das ist möglicherweise über die Arte della Memoria. Mein Name ist Stefan Rhein, Ich habe letzte Woche eine Dissertation abgeschlossen über Melanchthon, eine kritische Edition seiner griechischen Gedichte, Übersetzung und Kommentar. Ich habe Altphilologie studiert und mittel- und neulateinische Philologie in Freiburg und in Heidelberg und werde nach dieser Dissertation höchstwahrscheinlich über Diätetik und Physiognomik in der Antike und in der Renaissance arbeiten, wahrscheinlich bezogen auf den Gelehrten, auf wie er eben in den Diätetikern und Physiognomiken beschrieben wird. Mein spezielles Interesse außerhalb von Renaissance für dieses Thema 19. Jahrhundert rührt daher, dass ich eine kleine Arbeit über Reuchlin, über die Rezeption Reuchlins im 19. Jahrhundert gemacht habe, über die Konzepte, seien sie liberalistischer Art, seien sie eben durch von evangelischer Seite her, wie der Humanismus in Deutschland hat überleben können. Zunächst auf Reuchlin bezogen, wahrscheinlich später in einem weiteren Gebiet. Mi chiamo Riccardo Fubini, insegno la storia del Rinascimento all'Università di Firenze. Ho pubblicato tra l'altro le due volumi di Lettere di Lorenzo il Magnifico. Mi occupo anche di studi di storia dell'umanesimo, ho pubblicato saggi su Valla, Biondo, Poggio e mi occupo di storia diplomatica del XV secolo. Io credo di essere conosciuto per ragioni organizzative, sono Paolo Prodi, insegno storia moderna qui a Trento e mi sono interessato per anni del problema della monarchia papale tra Rinascimento e Controriforma, insomma la prima età moderna. Attualmente sto studiando temi relativi alla trasformazione del giuramento appunto tra Medioevo ed età moderna. Sono Cesare Vasoli, professore di storia della filosofia del Rinascimento, la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze. Ho studiato soprattutto i problemi della storia della retorica e di storia del metodo nel Cinquecento e mi sto adesso occupando soprattutto delle tradizioni della Pia Filosofia da Ficino a Patrizi e in particolar modo anche della riflessione filosofica e storiografica del Patrizi. Sono Adam Wandruschka, sono austriaco, sono stato fino a poco fa professore di storia austriaca all'Università di Vienna e prima per 11 anni all'Università di Colonia di storia, professore di storia moderna del Rinascimento. Mi sono sempre interessato, specialmente già da ragazzo, perché appartengo a una generazione che è stata ancora colpita, diciamo, dagli ultimi strascici di quel rinascimentismo di cui stiamo anche parlando di qua, e di questo problema mi sono specialmente poi occupato durante i 3 anni in prigionia in America, dove ho cercato di leggere tutti i testi dei quali noi stiamo parlando qui. Ich bin Romanist an der Universität Marburg. Mein allgemeines Interesse gilt dem Nachleben der Antike in den romanischen Literaturen. Mein spezielles Interesse dem italienischen Humanismus und Dante Alighieri. Sono Gauro Coppola, insegno storia economica all'Università di Trento e mi occupo di temi dell'economia e della società del Cinquecento fino agli inizi del Seicento, quindi periodo spagnolo, soprattutto in Lombardia. Mi chiamo Carlo Denisotti, sono professore emerito dell'Università di Londra, dove ho insegnato per molti anni fino al 1970 e mi sono occupato da giovane di studi sul Rinascimento e ora mi occupo prevalentemente di Ottocento italiano. Danke schön. Ecco, allora, so, è possibile che tu lo tenga molto vicino. Molto vicino. So versteht man